Ich soll mich von Jesu trennen, nichts reißt uns Erband entzwei. Ewig soll mein Herz ihm brennen, als ein Opfer wahrer treu. Sollte auch der Himmel brechen und die Erde gehen entzwei, so will ich doch freudig sprechen, lieber tot als ungetreu. In der Welt soll mich nicht blenden Ehre, Wollust oder Geld. Satan soll die Treu nicht wenden, wenn er schon mir Netze stellt. Nicht Verfolgung, Hohn und Lügen, nicht das Fleisch, es bleibt dabei. Ich will kämpfen, ringen, siegen, lieber tot als ungetreu. Herr, da du aus lauter Liebe schon so viel an mir getan, führ durch deines Geistes Triebe mich auf deiner schmalen Bahn. Ferne sei von mir das Jagen nach der Welt Lust leerer Spreu. Lebend, sterbend will ich sagen, lieber tot als ungetreu.